Seele, weißes Fell. Doch der Staub der Straße färbt alles grau. Alle seine Pläne waren die Zeit des Geld. Von Dämonen umzingelt und sie saugen ihn aus. Das allerletzte bisschen, was bleibt, glaube mir, kriegt ihn nicht klein. Und die Trümmer an der Brust scheinen nicht richtig zu sein. Doch was schon mal gebrochen, es bricht nicht mehr leicht. Denn seine Haut ist Teflon und fängt eure Kugeln ab. Jede ihrer Scheißlügen glauben kostet zu viel Kraft. Immer nur da, wenn das Licht scheint, aber niemals in der Kälte der Nacht. Betreuen selbstlos zu sein, doch knabbern hintenrum den Kuchen an. Man nimmt euch jedes Stück, aber schämt euch, wenn ihr Bruder sagt. Denn Ungeziefer schätzt nicht, wenn der Wolf für was geblutet hat. Sie hätte nur fragen müssen, er hätte mit Liebe geteilt. Doch Verrat ist leicht, flüstert der Teufel, als er zu ihm sprach. Je süßer ihre Worte, umso bitterer die Absicht. So viele ihrer Sorte, die nur warten, bis du schwach bist. Es gibt so wenig gute Geister, die noch über uns wachen. Denn nur die Dunkelheit behauptet, das Licht sei der Schatten. Die Welt hat keine Liebe für die Schwachen. Wir sind umzingelt von den Scheißratten. Gib ihm Liebe, beschützt die Schwachen. Wir sind umzingelt von den Scheißratten. Die Welt hat keine Liebe für die Schwachen. Wir sind umzingelt von den Scheißratten. Gib ihm Liebe, beschützt die Schwachen. Wir sind umzingelt von den Scheißratten. Er blickt in ihre Augen, doch die Tiefe fehlt. Wie Geister ohne Ziele oder Träume. Also was noch glauben, wenn zu viel gesehen. Entweder wirst du Jäger oder Beute. So viele gefallene Freunde rauben die kindliche Freude. Doch kein Abschaum der grausamen Welt raubt ihm nochmal die Träume. Und nicht mal die Nacht kann ihn täuschen. Nenn es paranoid, der Kreis ist zu und ihr passt nicht rein. Er stellt sich manchmal selber fallen und testet damit seine Wachsamkeit. Denn man wird vorsichtig und man wird langsam kalt. Der Druck, unter dem wir stehen, macht dein Herz zu einem Pflasterstein. Dabei wär's einfach, wenn man seinem Bruder nur die Hand gibt und wieder Mitgefühl entwickelt, wovon Neid zerfressene Angst ist. Anstatt zu lauern, ob in seinem Rücken für den nächsten Dolch noch Platz ist. Je süßer ihre Worte, umso bitterer die Absicht. So viele ihrer Sorte, die nur warten, bis du schwach bist. Es gibt so wenig gute Geister, die noch über uns wachen. Denn nur die Dunkelheit behauptet, das Licht sei der Schatten. Denn nur die Dunkelheit behauptet, das Licht sei der Schatten. Denn nur die Dunkelheit behauptet, das Licht sei der Schatten. Die Welt hat keine Liebe für die Schwachen. Wir sind umzingelt von den Scheißratten. Gib ihnen Liebe, beschützt die Schwachen. Wir sind umzingelt von den Scheißratten.